Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Hetrum Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Karl Benz, Pionier des Automobils. Eugen, wir müssen ihn anschieben. Richard, du lenkst. Ja, ja, Mutter. Los. Na, komm schon. Es war im Sommer 1888. Die Schulen hatten die Tore geschlossen und der Glanz der Feriensonne vergoldete die Welt. In den Köpfen meiner Buben Eugen und Richard tauchte die verwegene Idee auf, eine neumodische Ferienreise zu machen. Mit meiner Erfindung. Sie wussten, dass ich das niemals erlauben würde. Also gingen sie gleich zu ihrer Mutter, meiner lieben Frau Bertha. Ja, komm schon. Gemacht. Dann will ich nicht wieder ans Laufen. Jetzt. Ja. Ach, los, ihr schafft das. Schneller. Komm, ihr schafft das. Doch. Eugen und Richard hielten sie für wagemutiger als mich. Die drei verschworen sich und das Komplott kam zustande. Sie stibitzten den Wagen in aller Herrgottsfrühe aus dem Schuppen, während ich noch selig schlief. Hoffentlich sieht uns niemand. Ihr seht zum Fürchten aus mit euren schwarzen Gesichtern. Ja, ja. Glaubst du? Du siehst besser aus. Ein bisschen schon. Schau lieber nach vorn und pass auf, dass nicht wieder irgendwelche Polizisten oder abergläubische Bauern aufkreuzen und uns den Weg versperren. Wir haben's gleich. Inmitten der idyllischen Landschaft zwischen Odenwald und Schwarzwald im heutigen Baden-Württemberg ereignet sich in den ersten Augusttagen des Jahres 1888 eine Sensation, die schon bald die Welt verändern wird. Die erste Fernfahrt eines Automobils in der Geschichte der Menschheit. Was soll ich sagen? Die erste Fernfahrt fand doch tatsächlich ohne mich statt, hinter meinem Rücken sozusagen. Die drei liebten meinen Wagen, wie ich ihn liebte. Aber sie verlangten mehr von ihm als ich. Bis Wiesloch ging noch alles gut, aber als die Straßen bergig wurden, begannen die Tücken. Die Kraftübertragung war noch nicht für so große Steigungen vorgesehen. Eugen und Bertha mussten absteigen und schieben, während Richard steuerte. Ja, los! Ja, ja, noch einmal! Ich mach das! Mit aller Kraft, Eugen! Mach ja schon! Die Reise geht von der blühenden Industriestadt Mannheim ins knapp 100 Kilometer entfernte Pforzheim. So ist zumindest der Plan. Doch der Weg, sonst nur von vierrädrigen Ochsenfuhrwerken und Pferdekutschen genutzt, wird immer steiler und holpriger. Zu viel für den filigranen, dreirädrigen Motorwagen, der bisher nur auf kurzen Touren in und um Mannheim ausprobiert worden war. Alle paar Kilometer macht er Schlaf. Ich kann nicht mehr. Beißt die Zähne zusammen, Eugen. Wir sind so weit gekommen. Jetzt geben wir nicht mehr auf. Ihr werdet sehen. Wir schaffen es zum Ziel. Und dann wird keiner mehr sagen, euer Herr Papa leidet an Hirngespinsten. Bertha Benz, 39 Jahre alt und Mutter von 4 Kindern, will der Welt etwas beweisen. Sie will nachweisen, dass der über viele Jahre mühsam entwickelte Benz Patent Motorwagen Nummer 3, der lang gehegte Traum ihres Ehemanns, des Maschinenbauers und Erfinders Karl Benz, nicht nur für kurze Touren, sondern auch für Überlandfahrten geeignet ist. Etwas, das bisher nur mit Pferdekutschen oder der Eisenbahn möglich war. Nur noch ein paar Meter, dann sind wir oben und können ihn rollen lassen. Los! Ja, komm! Beim nächsten Anstieg schiebt er und ich lenke. Das tut eigentlich. Ich hoffe, es sind nicht mehr so viele. Bis vor Zeit. Los, kommt schon! Steig auf! Ja. Fast 20 Jahre hat Bertha auf diesen Tag gewartet, seit Karl ihr die Idee vom pferdelosen Wagen in den Kopf gesetzt hatte. Ein unbeschreibliches, erhebendes Gefühl. Sie ist die erste Frau am Steuer eines Automobils. Sie und ihre beiden Söhne sind die ersten Menschen, die überhaupt so ein Abenteuer wagen. Hier und jetzt. Vorsicht! Bahn frei! Tag, meine Herren! Ein fauchendes, schnaufendes Ungetüm bringt euch in Sicherheit. Besten Dank. Oh, mein Herr, erbarme sich. Der Beibelei ist es. Natürlich hatte der Teufel hier nicht seine Hände im Spiel. Das fauchende, schnaufende Gefährt war das Ergebnis vieler Jahre harter körperlicher und geistiger Arbeit. Allerdings fand der Motorwagen bei meinen Zeitgenossen nicht sonderlich viel Zuspruch, zumindest am Anfang, bevor die Leute seinen Nutzen erkannten. Manche hielten mich sicher für einen spinnerten Erfinder, der zu viel in seiner Werkstatt vor sich hinbrütete. Andere bemühten sich wissenschaftlich zu beweisen, dass der Mensch ab einer bestimmten Geschwindigkeit platzen könnte und warnten eindringlich vor meiner motorisierten Kutsche. Und wieder andere, meine vielen Geschäftspartner, versuchten mich im Lauf der Jahre immer wieder über den Tisch zu ziehen und mich für ihre Zwecke einzuspannen. Meinen Motor wollten sie, aber um Himmels Willen nicht in einen Wagen verbaut. Schließlich musste ich einsehen, dass es nicht reicht, etwas Neues und Großartiges zu erfinden. Man muss es auch in der Welt durchsetzen. Das Jahr 1845. Der kleine Karl ist ganz verrückt nach Lokomotiven. Kein Wunder, sein Vater Hans Georg Benz, genannt Hans Jörg, ist ja auch Lokomotivführer. Ein stolzer junger Mann, den es entgegen der Familientradition aus dem kleinen Schwarzwalddorf Pfaffenroth in die Welt hinausgetrieben hatte, statt wie alle Benzens vor ihm als Dorfschmied zu arbeiten. Er ging zur großherzoglich-badischen Staatseisenbahn und wurde einer der ersten Lokführer des Landes. Zum ersten Geburtstag seines Sohnes schnitzt Hans Jörg eine kleine Lokomotive, die er Tive nennt und mit der Karl Tag ein Tag ausspielt, ohne dass es ihm jemals langweilig wird. Schon als kleiner Junge ahnte ich, dass die Zukunft den Maschinen gehörte. Maschinen, die sich aus eigener Kraft fortbewegen konnten, so wie die Eisenbahn. Doch nur ein Jahr später, Karl ist noch nicht 2 Jahre alt, trifft die junge Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Die Lokomotive. Die ist ja gut. Die Lokomotive. Müssen Sie wieder auf die Gleise fort. Schnell. Bevor ein Unglück geschieht. Bleib still. Das ist das Fieber. Josephine, du musst jetzt für mich weiterleben. Hans. Meine liebste Josephine. Ich bitte dich, bleib still. Du musst unseren Sohn für mich miterziehen. Hörst du? Natürlich. Alles will ich tun. Aber jetzt hör auf zu sprechen und lieg um Gottes Willen still. Ich bitte dich. Du musst dich schonen, Hans. Auf einmal wird es still in ihm. Ganz still. Die Lokomotive ist verschwunden und mit ihr alles Fiebern und Denken und Träumen. Leider habe ich meinen Vater nie gekannt. Am 26. November 1844 bin ich in Karlsruhe zur Welt gekommen und schon 1846 kamen eines Tages schwarze Männer und trugen ihn fort. Todesursache: Lungenentzündung. Mein Beileid, gnädige Frau. Dorthin, woher keiner mehr zurückkehrt, auf den Friedhof. Hans Hans-Jörg Benz stirbt an einer Lungenentzündung, die er sich auf dem offenen Führerstand seiner geliebten Lokomotive zugezogen hatte. Er wird nur 37 Jahre alt. Josephine Benz, Karls Mutter, muss von nun an alleine für ihren einzigen Sohn sorgen. Eine schwere Zeit. Nach dem Tod ihres Mannes lässt sie als trauernde Witwe keinen anderen in ihr Herz, auch wenn es an Verehrern nicht mangelt. Ihre ganze Energie widmet sie Karl, so wie sie es ihrem Hans-Jörg auf dem Sterbebett versprochen hatte. Als Vater die Augen geschlossen hatte, da wollte mir meine treffliche Mutter beides zugleich sein, Vater und Mutter. Sie war eine starke Frau, groß, schlank und schlicht. Aus ihren Augen leuchtete die Herzensgüte, aber auf ihrer Stirn lag ein Ausdruck von Kraft, Willenskraft und Tatkraft. Sie hatte selbst eine harte Jugend gehabt. Ihr eigener Vater, der Gendarme Philippe Véan, war mit Napoleons Grande Armee in den Krieg nach Russland geschickt worden, wo er spurlos verschwand. Vermutlich wurde er bei einem Überfall getötet. Josephine Benz will, dass es dem kleinen Karl an nichts mangelt. Ihren letzten Kreuzer gibt sie für die Erziehung und Ausbildung ihres Sohnes her. Die kleine Rente, die sie aus der Witwenkasse für Angestellte der Badischen Eisenbahn bekommt, reicht kaum zum Leben. Doch irgendwie schlagen sie sich durch. Ein Beamter sollte einmal aus ihrem Buben werden. Das war zumindest der Wunsch meiner Mutter. Doch ich hatte ganz andere Sachen im Sinn. Fertig, schau, Mutter. Oh, eine Lokomotive. Schon wieder. Wie wäre es, wenn du mal einen Baum malst oder ein Pferd? Pferde sind langweilig. Was ich auch zeichnete und malte, zuletzt gab's immer eine Lokomotive, wo der Rauch herauskam. Meine Mutter erzählte mir später, ich habe immer alle Stühle hintereinander gestellt. Das waren die Eisenbahnwagen. Und irgendein Spazierstock sollte die Rolle der Pleuelstange übernehmen. Fauchend wie eine Maschine bin ich morgens aus dem Bett und abends wieder hineingelüpft. Ich war besessen von Lokomotiven. Tutut! Ach, Karl. Meine Mutter sah meine Begeisterung für die Eisenbahn und alles Maschinelle nicht so gerne. Hatte der technische Fortschritt ihr doch den Ehemann genommen. Zumindest empfand sie es so. Wenn ich groß bin, werde ich Erfinder. Und dann erfinde ich einen Wagen, der ohne Pferde fahren kann. Und Papa oben im Himmel wird stolz auf mich sein. Wir werden ja sehen, Karlchen. Und jetzt fährt die kleine Dampflok in ihren Schuppen und legt sich schlafen. Keine Widerrede. Na gut. Na komm. Für ein paar Jahre ziehen Josephine und Karl nach Pfaffenrod in den Schwarzwald zur Familie Hans-Jörgs. Hier bekommt sie zu ihrer bescheidenen Rente noch ein paar Gulden Bürgergeld. Karls Onkel, Franz Anton Benz, nimmt sich seines Neffen an und zeigt ihm, wie man in einer Schmiede arbeitet. So? Genau so. Ich sag's ja, in allen Benzens steckt das Zeug zum Schmied. Haha, wenn ich groß bin, dann baue ich eine Lokomotive. Eine Lokomotive? Was du nicht sagst. Da hast du aber gut zu tun. Karl liebt das Leben auf dem Schwarzwaldhof. Manchmal darf er sogar den Pferden die Hufeisen anschlagen. Doch Josephine möchte, dass ihr Sohn eine ordentliche Schule besucht. Deshalb ziehen sie eines Tages zurück nach Karlsruhe. Sie schickt Karl auf die Volksschule und danach aufs Karlsruher Gymnasium, das damals noch Lyzeum genannt wird. Für einfache Leute ein fast unerschwinglicher Luxus. Doch Josephine Benz tut alles, damit ihrem Sohn eine erstklassige Bildung zuteil wird. Sie arbeitet von morgens früh bis abends spät, um das nötige Schulgeld zusammenzubekommen. Wenn der Bursche erstmal was Anständiges lernt, vergehen ihm die Flausen von allein, ganz bestimmt. Doch Karl denkt nicht eine Sekunde daran, Beamter zu werden. Er hat sein Herz längst an die Wunderwelt der Technik verloren und wird von nun an alles daran setzen, seinen Traum, Erfinder zu werden, wahrzumachen. Ich war kein schlechter Schüler. Besonders das Zertieren machte mir Spaß. Das gab bei 80 Schülern Leben in der Bude. Zertieren heißt, dass sich die Schüler um die guten Sitzplätze streiten mussten. Eine Art Wettkampf. Wer gute Noten hatte, durfte immer weiter nach vorne aufrücken, bis er als Klassenbester den ersten vorderen Sitzplatz erreichte. Klassenprimus wurde. So konnte man schon anhand der Sitzordnung sehen, wie es um die Noten der Schüler stand. Unseren Klassenprimus Lacher von seinem Hochsitz zu verdrängen, war eine Kunst, die auf Dauer keinem glückte. Ein einziges Mal hatte ich die Freude. Eines Tages gab uns der Mathematiklehrer eine Aufgabe auf, die wir im Kopf lösen sollten. 323. Da ich als Erster die richtige Lösung parat hatte, durfte ich aufs Primus-Trönchen. Mach's dir da oben nicht allzu gemütlich, Ben. Nächste Stunde sitz ich wieder da. Haha, werden wir ja sehen, Lacher. Nach der Mathematikstunde kam die Lateinstunde. Ei, Benz, der Erste geworden. Ja. Ja, in Mathematik. So. Du bist also ein guter Mathematiker. Dann sage mir doch einmal, wie heißt lateinisch 600.000? 600.000. Glück muss der Mensch haben. Und das Glück saß direkt hinter mir. Ein Klassenkamerad raunte mir die Lösung zu. Sesquenta milia? Richtig, Benz. Das ist korrekt. Ja. Damit war die Primus-Ehre noch einmal gerettet. Zumindest für diesen Tag. Besonders die naturwissenschaftlichen Fächer haben es dem jungen Karl angetan. Physik und Chemie, das ist seine Welt. Seinem Physiklehrer bleibt das Talent nicht verborgen und er befördert Karl zu seinem Assistenten. Gern opferte ich jeden Mittwochnachmittag, an dem die Schüler eigentlich frei hatten, um in der Giftbude die Apparaturen und Experimente für die Physikstunde am Samstag vorzubereiten. Aber wer ein Forscher sein wollte, musste Forscher mit Leib und Seele sein. Und deshalb baute ich mir zu Hause mein eigenes kleines Laboratorium. Ich bin zu Hause, Mutter. Karl, wo willst du hin? Jetzt wird erstmal gegessen. Gleich! Muss nur noch schnell ein Experiment durchführen. Du ruinierst noch deine letzte Hose mit deinen Experimenten. Hast du vergessen, was erst letzte Woche passiert ist? Keine Angst! Ich pass auf! Ich weiß genau, was ich tue. Wenn ich die Tür meines Versuchsstübchens hinter mir schloss, war ich in meinem Reich. Hier konnte ich denken, beobachten, forschen. Ich wollte mehr wissen, als man mir in der Schule beibrachte. Und man lernt durch nichts besser als durchs Ausprobieren. Ich hantierte mit Glaskolben und Reagenzfläschchen, Drahtnetzen und Spirituslampen. Ich fühlte mich wie ein Alchemist, der unsichtbaren Welt der Elemente eifrig ihre Geheimnisse entlockte. Ah! Oh, weia! Karl? Nichts passiert, Mutter. Das war nur der Wasserstoff. Also das Knallgas. Ich habe es nur zu früh angezündet. Bald legte ich mir eine Kamera Obscura zu. Mit der rückte ich fotografierend der Natur auf den Leib. Die Ferien verbringt Karl oft in Pfaffenrod bei der Familie seines Vaters. Zwischen den hohen, rauschenden Tannen des Schwarzwalds fertigt er mit seiner Lochkamera Bilder an, von Bäumen und Büschen, Häusern und einsamen Bauernhöfen. Er ist ein begeisterter Fotograf. Und jetzt? Nicht bewegen! Bald ging ich auch auf Menschen los. Und ich war gar nicht so untalentiert. Ich fotografierte Schwarzwaldbauern gegen Bezahlung. Meine ersten selbstverdienten Groschen. Was für ein prächtiger Kropf. Hast du was gesagt, du? Ich sagte, was für ein prächtiger Kopf. Leider habe ich die Leute gelegentlich auch von der unvorteilhaften Seite aufgenommen. hatte beispielsweise eine einen Kopf, so wette ich 1000 gegen 1, hier, bitte der sehr. Kropf kam auf die Platte. Das sind Sie, gnädige Frau. Oh, du bist ein geschickter Studierender. Neben der Fotografie interessiert sich Karl auch sehr für Uhren. Wo gehörst du hin, kleines Zahnrad? Hm? Na also. Sein Vater hat ihm 5 Taschenuhren hinterlassen. 5. Das ist ein Erbe, welches für einen wissbegierigen jungen Bastler mehr Verlockendes hat als ein ganzes Rittergut. An diesen Taschenuhren lernte ich die Sprache, die ineinandergreifende Zahnräder miteinander reden. Wenn eine der Uhren den Dienst versagt, tüftelt Karl so lange daran herum, bis sie wieder funktioniert. Sein ganzes Leben lang wird er seine Begeisterung für Uhrwerke nicht verlieren. In jedem Zimmer seines Hauses muss stets mindestens eine Uhr ticken. Und damit sie auch richtig gehen, eilt er alle paar Wochen zum Bahnhof, um sich die genaue Zeit zu holen. Ein paar Jahre später, 1860. Karl ist jetzt 16 Jahre alt, ein hagerer Bursche mit ernstem Blick. Immer wieder bittet er seine Mutter, ihn doch vom Gymnasium auf das Karlsruher Polytechnikum, die Technische Hochschule, wechseln zu lassen. Karl, das Polytechnikum ist nichts für einfache Leute. Wie sollen wir das bezahlen? Mutter, bitte, ich kann arbeiten und verdiene was dazu. Ich tue alles, aber erlöse mich bitte, bitte vom Lyzeum. Aus Karl würde jedenfalls kein Beamter werden. Das ist Josephine Benz inzwischen klar. Schließlich gibt sie nach, also, auch wenn die hohen Studiengebühren allein schon ihre gesamte Jahresrente auffressen werden. Wenn du glaubst, das ist das Richtige für dich, dann will ich dir nicht im Weg stehen. Danke, Mutter. Du bist die Beste. Ja, ich weiß. Josephine Benz beginnt damit, Zimmer an ausländische Studenten zu vermieten. Darunter sind einige sehr ungewöhnliche Gestalten, wie der Sohn eines alten russischen Adelsgeschlechts, Prinz Gagarin, der sich prächtig mit Karl versteht und in Karlsruhe bald eine Attraktion ist. Mit den Mieteinnahmen ermöglicht Josephine ihrem Sohn das ersehnte Studium am Polytechnikum. Und nun tat sich hell und licht eine neue Welt vor mir auf. Die Welt meiner stillen Jugendträume. Es war eine Welt des Frühlings. Und? Was sagst du nun, Papa? Eine Schmiede des Geistes. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ja, genau hier wollte ich sein. Hier wurde entworfen, konstruiert, differenziert und integriert, dass es eine Freude war. Hier würde ich alles lernen, was ein Ingenieur braucht. Und wir hatten den besten Lehrer, den man sich als junger Maschinenbaustudent nur wünschen konnte. Professor Ferdinand Redenbacher. Ein ausgezeichneter Gelehrter und berühmter Schriftsteller. Ich muss Ihnen gestehen, dass mich die Dampfmaschine und ihre Steuerung seit geraumer Zeit schon nicht mehr interessieren. Aber vor allem ein begnadeter Lehrer, der wie ein Magnet Studenten aus aller Welt anzog. Auf ein paar Prozent Brennstoff mehr oder weniger kommt es nicht an. Mehr kann man durch derlei Tüftelei nicht mehr gewinnen. Ich halte es von nun an lohnender, sich über die Wärme den Kopf zu zerbrechen und unseren jetzigen Dampfmaschinen den Garaus zu machen. Und das wird hoffentlich in nicht gar zu ferner Zeit geschehen. Die Kapitalerfindung muss freilich noch gemacht werden, damit diese kalorischen Maschinen mit Luft oder überhitztem Dampf, mit oder ohne Regenerator, das zu leisten vermögen, was man sich versprechen darf. Professor Redenbacher spricht von nichts Geringerem als einer technologischen Revolution. Die Dampfmaschine soll ersetzt werden. Nur durch was soll sie ersetzt werden? Im 19. Jahrhundert erlebt Europa grundlegende Veränderungen, die sich sowohl im Arbeitsleben jedes Einzelnen wie auch im täglichen Zusammenleben zeigen. Während in England die sogenannte Industrialisierung schon seit gut 100 Jahren im Gange ist, hinken Preußen und die deutschen Kleinstaaten in vielen Bereichen hinterher. Während hier ein Großteil der Menschen immer noch als Kleinbauern von der Landwirtschaft lebt, rauchen in England die Fabrikschornsteine, wohin man blickt. Überall ist der Lärm der dampfbetriebenen Maschinen zu hören, das Schnaufen der Lokomotiven und Dampfschiffe, das mechanische Klappern der Webstühle, die Stoffe herstellen, das Surren der Spinning Jennies, großer Spinnmaschinen, die um ein Vielfaches mehr Garne rausspucken als ein herkömmliches Spinnrad. Zu Tausenden kommen die Leute zum Arbeiten in die wachsenden Industriestädte und über immer besser ausgebaute Verkehrsnetze verteilen sich die Waren in Windeseile im ganzen Land. Herzstück der Industrialisierung ist die Dampfmaschine, die der englische Schmied und Eisenwarenhändler Thomas Newcomen 1712 erfunden bzw. weiterentwickelt hatte und die durch den berühmten schottischen Erfinder James Watt 1769 noch einmal entscheidend verbessert wurde. Als Karl Benz 1861 in Karlsruhe den Vorlesungen seines Lieblingsprofessors Redenbacher lauscht, haben die deutschen Länder gerade erst mit der wirtschaftlichen Aufholjagd begonnen. Produkte aus deutscher Fabrikation haben zu dieser Zeit keinen besonders guten Ruf im Ausland. In England gelten sie gar als minderwertig, als billige Nachahmungen englischer Produkte. Doch das wird sich schon bald ändern. Und auch Karl hat daran einen nicht unerheblichen Anteil. Welch großer Verlust! Am 16. April 1863 starb Professor Redenbacher, der Begründer des theoretischen Maschinenbaus. Wir Studenten geleiteten ihn zu seiner letzten Ruhestätte. Ich erinnere mich noch genau. Ich war einer seiner Sargträger. Sein Nachfolger, Franz Grashoff, war zwar auch ein exzellenter Theoretiker, aber er war nun mal kein Ferdinand Redenbacher. Die wissenschaftliche Ausbildung, die Sie hier bekommen, sollte bis zu dem Zeitpunkt genügen, an dem Sie Ihre berufliche Laufbahn dereinst abschließen. Mir hat sie genügt, die wissenschaftliche Ausbildung. Aber Theorie ist nicht alles. Ich liebte den Hörsaal, aber noch lieber stand ich an der Werkbank. So, Meister? Hervorragend, Benz. Aus Ihnen wird noch ein echter Handwerker. Weitermachen. Nur keine Müdigkeit vortäuschen. Hier lernt ihr verzärtelten Bübchen, was es heißt, richtig zu arbeiten. In der Werkstatt des Polytechnikums blüht Karl regelrecht auf. Der Meister, der der Werkstatt vorsteht und die Studenten unterrichtet, ist ein vierschrötiger Kerl. Er versteht zwar nicht viel von theoretischen Dingen, aber dafür weiß er, wie er die Begeisterung der jungen Studenten für praktische Arbeit entfacht. Karl bewundert ihn sehr und werkelt auch außerhalb der regulären Unterrichtszeiten unermüdlich weiter. Er hämmert, bohrt und schraubt, bis ihm die Hände bluten. Er weiß genau, dass sich die Mühe eines Tages auszahlen wird. Immer deutlicher steht ihm sein Ziel vor Augen. Seine Kapitalerfindung, sein großer Coup. Ein Fahrzeug wie das meines Vaters, angetrieben ohne Pferde, selbstfahrend. Ein selbstfahrendes Straßenfahrzeug mit einem maschinellen Antrieb. Benz, immer noch hier. Jetzt machen wir mal Schluss für heute, sonst kippst du mir noch um. Gleich, Meister. Ich muss nur noch diesen Grat wegfeilen. Ich fühlte, dass ich tiefer schürfen müsse, damit meine großen Zukunftspläne Wirklichkeit werden konnten. So kamen nach 4 Jahren akademischen Studiums die Wanderjahre. Das Studium hat Karl mit Bravour abgeschlossen, doch statt auf Wanderschaft zu gehen und in die große, weite Welt hinauszuziehen, will er erst einmal in der Nähe seiner Mutter bleiben, sie unterstützen, so gut er kann, und vor allem noch mehr Praktisches lernen. Ich wollte in allen Sätteln festsitzen. Und was ist ein Ingenieur, der nicht selbst an der Drehbank gestanden hat, neben dem gewöhnlichen Arbeiter? Nicht ganz zufällig wählt er als erste Arbeitsstätte eine Lokomotivfabrik, die Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe. Die Arbeit ist hart. Von morgens 6 bis abends 7 Uhr muss er schuften. An über 800 Werkstücken innerhalb von 2 Jahren. Turbinen, Wasserrädern, Werkzeugmaschinen und natürlich Lokomotiven. Er lernt sein Handwerk von der Pike auf. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Fleißig tüftelt Karl an seinen Plänen vom selbstfahrenden Wagen. Unermüdlich lernt er die nächsten 6 Jahre weiter, zieht nach Mannheim um, beschäftigt sich dort mit Kränen, Zentrifugen und Kutschwagenbau. Er kauft ein Velociped, den Vorläufer des modernen Fahrrads, mit 2 großen eisenbeschlagenen Holzrädern und einer Tretkurbel an der Vorderachse. Es war im Jahr 1867. Da kam eines Tages mein Freund, der Buchdruckereibesitzer, Walter zu mir. Er hatte sich das gute Stück angeschafft, aber es stellte sich heraus, dass es leichter war, so ein schweres Ding zu kaufen, als es zu fahren. Bei fast all seinen Versuchen artete das Fahren in ein Fliegen aus. Er wollte sich nicht weiter zum Gespött machen und wandte sich an mich. Ich habe es in Stuttgart erstanden. Er wusste, ich war verrückt genug, um es ihm abzunehmen. Aber ich bin ihm nicht gewachsen. Hat keinen Zweck. Du kannst es haben. Ich mache dir einen wirklich guten Preis. Hauptsache, ich bin es los. Ich musterte das kuriose Ding und war natürlich sofort Feuer und Flamme. Und du bist sicher, dass du es nicht mehr willst? So sicher wie das Amen in der Kirche, mein lieber Benz. Na gut, abgemacht. Da war er. Mein erster pferdeloser Wagen, wenn man so will. Nur die Rolle des Motors musste einstweilen noch ich selbst übernehmen. Gleich fällt er auf die Nase. Unter dem vergnügten Gelächter der Mannheimer Bürger rattert Karl auf seinem Velociped über das Kopfsteinpflaster, schwitzend und schnaufend, aber wacker. Eine nicht ganz ungefährliche Freizeitbeschäftigung. Schon viele sind vor ihm am Knochenschüttler gescheitert und im hohen Bogen auf der Straße gelandet. Doch ein Karl Benz gibt nicht auf. Schon nach 14 Tagen konnte ich das Rad meistern. Ich unternahm sogar Touren aufs Land und nicht nur kurze. Einmal ging es von Mannheim nach Pforzheim. Wenn ich unterwegs einkehrte und mein zentnerschweres Rad an irgendeine Wirtshausecke lehnte, so sammelte sich in Windeseile neugieriges Volk, um das sonderbare Ding zu bestaunen. Heute, wo die kleinen Kinder auf dem Fahrrad zur Welt kommen, wird man es kaum verstehen, dass der erste Radler auf Mannheims Straßen einst durch die Lach- und Spottsalven der Menge Spießruten fahren musste. Doch eines Tages ist Schluss mit dem Knochenschüttler. Die Eisenräder fallen dem Rost zum Opfer und das ganze Gefährt löst sich langsam aber sicher in seine Bestandteile auf. Was sich jedoch nicht auflöst, ist Karls Begeisterung für die Idee, pferdelos zu fahren. Im Gegenteil, die packte mich jetzt erst recht. Ich hatte keine Ruhe mehr. Tag und Nacht zerbrach ich mir den Kopf. 2 Dinge waren mir nun klar. Erstens, mein Wagen darf nicht nur 2 Räder bekommen. Das sind zu wenige. Er muss es mit einer eleganten Kutsche aufnehmen können. Wenn es nicht bequem ist, will es keiner haben. Und zweitens, die Menschen- oder Pferdekraft muss unter allen Umständen durch Maschinenkraft ersetzt werden. Aber wie? Das ist die Frage, die ihn fortan ständig beschäftigt. Wenn er doch nur genügend Geld hätte, um seine eigene Werkstatt zu eröffnen. Doch bis auf Weiteres kommt er mit seinen Einkünften gerade so über die Runden. Das alles ändert sich, als ein bekanntes Eisenwerk aus Pforzheim, Gebrüder Benkiser, ihm einen Vertrag als Leiter im Hammerwerk anbietet. Ohne lange zu überlegen, nimmt er das Angebot an und zieht aus der blühenden Industriestadt Mannheim ins eher beschauliche Pforzheim um. Eine Entscheidung, die sein Leben von Grund auf verändern wird. Denn dort trifft er die Liebe seines Lebens. Bertha. Sie haben da was. Verzeihung? Da, an Ihrem Kinn. Oh, das ist nur etwas Schmieröl. Und da, an der Hose. Bertha, nun lass den Herrn in Frieden. Berthas Mutter, Auguste Friederike Ringer, sitzt auch in der Kutsche. Eine beleibte Frau mit einem riesigen Hut. Sie wirft ihrer 20-jährigen Tochter einen strengen Blick zu. Ich muss mich für meine Tochter entschuldigen, Herr... Benz, Karl Benz. Und Sie müssen sich keineswegs entschuldigen. Ich entschuldige mich vielmehr für meinen unpassenden Aufzug. Karl ist ein zurückhaltender, höflicher junger Mann Mitte 20. So gut er sich auch mit Werkzeug und Maschinen auskennt, vom anderen Geschlecht hat er wenig bis gar keine Ahnung, weshalb er jetzt ein bisschen verlegen ist. Das eine oder andere Geheimnis über die Frauen hatte ihm Prinz Gagarin damals in Karlsruhe zwar verraten, doch eigene Erfahrungen? Fehlanzeige. Vielleicht wäre er sein ganzes Leben lang Junggeselle geblieben, ein einsamer, verschrobener Tüftler und Bastler, hätte er nicht an diesem sonnigen Tag im Juni des Jahres 1869 an dem Ausflug zum Kloster Maulbronn teilgenommen. Schmieröl, sagen Sie? Sie sehen gar nicht aus wie jemand, der mit Schmieröl zu tun hat. Eher wie ein Beamter. Oh Gott, Bertha! Gebrüder Benkiser, ich arbeite dort im Hammerwerk. Als Werksleiter. Aber nach Feierabend, da probiere ich etwas herum. Aha. Und was probieren Sie so herum? Dies und das. Ich arbeite an einer Maschine... Also eigentlich ist es mehr als eine Maschine. Ein Vehikel. Ein Vehikel? Bertha ist das Funkeln in Karls Augen nicht entgangen, als er von seinem geheimnisvollen Vehikel sprach. Ihm muss man ja alles aus der Nase ziehen, Herr Benz. Sie bauen also eine Kutsche. Nicht direkt. Es ist ein Vehikel, das... Ja, ich will Sie nicht damit langweilen. Doch, langweilen Sie mich. Bertha bleibt hartnäckig, auch wenn ihre Mutter das alles äußerst unangenehm findet. Aber Bertha ist nun einmal nicht die artige Tochter, die sich den Mund verbieten lässt. Also erzählt Karl von seinem kühnen Plan, nichts weniger als eine technologische Neuheit zu erschaffen. Stellen Sie sich vor, meine Damen, kein Pferd muss mehr eingespannt werden. Vielleicht fahren schon in wenigen Jahren Kutschen wie diese mit der Kraft einer Maschine. Und damit meine ich nicht die Dampfmaschine. Dass die armen Pferde von ihrem Joch erlöst werden, ist ganz unzweifelhaft eine wunderbare Sache. Doch eine solche Maschine erscheint mir doch als recht widernatürlich. Gewiss, das mag auf den ersten Blick so scheinen. Doch der Herrgott hat uns nun einmal mit Mängeln ausgestattet. Er hat uns aber auch einen Verstand gegeben. Und diesen müssen wir nutzen, um unsere Mängel auszugleichen. Genau das will ich tun. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß es nicht. Lass ihn weiter erzählen, Mama. Bertha hört aufmerksam zu, während die anderen Leute im Wagen zweifelnd den Kopf schütteln. Der schüchterne Bursche mit den schulterlangen schwarzen Haaren, der schmutzigen Hose und den schwärmerischen Ideen gefällt ihr. Nach dem Ausflug schreiben sich die beiden Briefe und treffen sich wieder. Sie verlieben sich ineinander und schon bald hält Karl bei seinem zukünftigen Schwiegervater, dem wohlhabenden Geschäftsmann Karl Friedrich Ringer, um Berthas Hand an. Der hatte sich zwar einen etwas anderen Schwiegersohn an der Seite seiner Tochter vorgestellt, aber Karl scheint ein tüchtiger, gescheiter und vor allem ehrgeiziger Bursche zu sein. Schließlich willigt er ein. Karl Friedrich Michael Benz. Willst du Cäcilie Bertha, geborene Ringer? Am 20. Juni 1872 heiraten die beiden in Pforzheim. Freude und Leid mit dir teilen und ihr die Treue halten, bis der Tod euch scheidet. So antworte ja. Ja, Cäcilie Bertha Ringer, willst du Karl Friedrich Michael Benz als deinen Ehemann aus Gottes Hand nehmen, ihn lieben und ehren, Freude und Leid mit ihm teilen und ihm die Treue halten, bis der Tod euch scheidet? So antworte... Ja, ich will. Nun denn, so erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Karls Mutter, Josephine Benz, erlebt diesen Tag leider nicht mehr. Sie war bereits 2 Jahre zuvor gestorben. 1871, also 1 Jahr vor der Hochzeit, hat Karl zusammen mit dem wortgewandten Mechaniker August Ritter seine erste eigene Werkstatt in Mannheim gegründet. Um ihm finanziell Starthilfe zu geben, hat sich Bertha von ihren Eltern die Mitgift vorzeitig auszahlen lassen und später, als August Ritter sich als schlechter Geschäftspartner erweist und man sich vor Gericht streitet, bittet sie ihren Vater noch einmal um Geld. Diesmal um ihr Erbe. Vater Ringers Wutanfall muss in ganz Pforzheim zu hören gewesen sein. Doch schließlich setzt sich Bertha mit ihrem Dickkopf durch. Sie bekommt das Geld, ein kleines Vermögen von gut 4.200 Goldmark und zahlt damit August Ritter aus. Jetzt gehört die Werkstatt ihr und Karl allein und niemand kann ihnen mehr reinreden. Für eine Weile zumindest. Klein und bescheiden fing das Geschäft an, Wurzeln zu schlagen. In Mannheim war ich immerhin geschäftlich ein Fremdling. Es wurde mir sehr schwer, hier Fuß zu fassen. Aber nach der Heirat trat mir mit Bertha ein Idealist zur Seite, der weiß, was er will. Was bis dahin Plan war und Traum, das musste jetzt Flügel bekommen und in die Tat umgesetzt werden. Doch bevor der Traum, den ersten fahrtüchtigen Wagen auf die Straße zu bringen, Flügel bekommen kann, müssen sich Karl und Bertha erstmal durch die Mühen des Alltags kämpfen, sich mit gnadenlosen Gerichtsvollziehern und schlitzohrigen Geschäftspartnern rumärgern und alle Kraft darauf verwenden, den finanziellen Ruin abzuwenden. Kommt Zeit, kommt Rat, Karl. Morgen ist auch noch ein Tag. Komm jetzt essen. Die Kinder sitzen schon am Tisch. Ja, ich komme gleich. Seine eigene Firma zu führen und 5 Kinder zu ernähren, ist kein Zuckerschlecken. 1873 kommt Eugen, 1874 Richard und 1877 Clara zur Welt. Später folgen noch Tilde, im Jahr 1882 und 1890 als Nachzüglerin die kleine Ellen. Ein Gasmotor. Plötzlich traf es mich wie ein Blitz. Auf einmal sah ich die Zukunft ganz deutlich vor mir. Das ist es. Ein Gasmotor wird den Wagen antreiben. Bertha, ich habe die Lösung! Der Gasmotor war dazu berufen, neben die Dampfmaschine zu treten. Und er würde bald schon für den Antrieb von Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen die allergrößte Rolle spielen. Allerdings musste er zuerst einmal tüchtig verbessert werden. Die Gasmotoren waren erst vor ein paar Jahren erfunden worden und litten noch an allerlei Kinderkrankheiten. Da war zum Beispiel der von einem Franzosen namens Lenoir aus dem Jahr 1860. Er hatte die löbliche Eigenschaft, bei guter Laune 10 Minuten lang zu funktionieren. Einen Gasmotor gibt es also schon. Allerdings ist bisher niemand auf die Idee gekommen, ihn für den Antrieb eines Wagens zu nutzen. Ein Ölschlemmer und Schmiermaterialverbraucher. Man nannte ihn auch den rotierenden Ölklumpen. Er imitierte die Dampfmaschine mit Schiebersteuerung. An die Stelle des Dampfes trat jedoch ein Luft- und Gasgemisch, um den Kolben anzutreiben. Und dann gibt es noch den 4-Takt-Motor von Nikolaus Otto und Eugen Langen, 2 Ingenieuren, die wenige Jahre zuvor, 1864, die erste Motorenfabrik der Welt gegründet hatten. Allerdings hatten sich Otto und Langen ihre Erfindung durch Patente schützen lassen, so dass Karl Benz das 4-Takt-Prinzip für die Weiterentwicklung seines Gasmotors vorerst nicht verwenden darf. Er muss nochmal von Null beginnen. Also, was genau ist ein Motor? Wie muss man sich die Abläufe in seinem Inneren vorstellen? Also ein Viertaktenmotor, der arbeitet so, dass er jetzt genau 4 Takte hat. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, er hat 4 Arbeitsschritte. Daher kommt der Name Viertakt. Katrin Lichius weiß genau, wie ein Motor funktioniert. Sie ist Entwicklungsingenieurin bei der Daimler AG in Stuttgart und arbeitet in der Abteilung Produktstrategie und Produktkonzepte. Dort entwickelt sie mit ihren Kollegen die Ideen für zukünftige Fahrzeuge. Und jetzt gehen wir nach Schritt für Schritt mal die 4 Takte durch, die so ein Motor hat. Im ersten Schritt wird angesogen, das Benzin-Luftgemisch. Im zweiten Schritt wird das Ganze dann verdichtet. Im dritten Schritt wird die Zündung ausgelöst. Und damit, mit der Explosion, werden dann die Kolben angetrieben. Und damit fängt sich der Motor und alles an zu drehen. Das heißt, dadurch fängt dann alles an zu arbeiten. Und im vierten Schritt werden dann die Abgase ausgestoßen, sodass das Ganze dann wieder von vorn beginnen kann. Die Kolben haben eine Auf- und Abbewegung, die durch diese Takte vorgegeben werden. Und es wird über eine Kurbelwelle wird das Ganze in Drehbewegungen umgearbeitet, die dann auf die Reifen gehen und die drehen sich dann. Die haben den Antrieb. Einen leichten, schnell laufenden Motor wollte ich bauen. Nicht 4 Takte, sondern 2 sollte er haben. Ich glaubte fest daran, dass ich es schaffen konnte und steckte auch noch den letzten Groschen in die Entwicklung. Das Geld zum Leben verdiente ich mit kleineren Aufträgen aller Art. Endlich hat Karl die zündende Idee. Er macht sich sofort an die Arbeit und tüftelt an seinem Zweitaktmotor. Beim Zweitaktmotor soll im ersten Schritt das Gas verdichtet, sofort gezündet werden und damit den Kolben antreiben. Im zweiten Schritt folgt das Ausstoßen der Abgase. Es soll ein einfacher, robuster Motor werden, doch die Entwicklung braucht viel Zeit. Immer wieder durchleben er, Bertha und die Kinder Dürrezeiten, in denen sie den Gürtel enger schnallen müssen. Doch Bertha geht mit ihrem Mann durch dick und dünn, glaubt fest an ihn. Für Katrin Lichius ist Bertha Benz eine ganz entscheidende Figur in der Geschichte des Automobils. Also die Bertha Benz hat ihren Mann sehr, sehr unterstützt, was die Erfindung des Automobils anging. Zum einen war es so, dass sie vor Ort immer mit bei ihm in der Werkstatt war. Das heißt, sie hat sich den aktuellen Fortschritt angeschaut, sie hat sich seine Probleme angehört. Und sie war auch diejenige, die manchmal pfiffige Ideen hatte, die er sich überlegt hat und dann begeistert mit umgesetzt hat. Das heißt, sie hat ihn unterstützt, sie war vollkommen überzeugt von ihm und hat ihn auch immer wieder aufgebaut, wenn es Rückschritte gab. Und die gibt es reichlich. Die Benzens brauchen dringend einen Investor, also jemanden, der Geld in die Firma steckt, in der Hoffnung, dass der Motorenbau bald reichlich Gewinn abwirft. Aber zuerst muss der neue Zweitaktmotor überhaupt mal funktionieren. Am Silvesterabend des Jahres 1879 ist es dann endlich soweit. Ich weiß es noch so gut wie heute. Es war nach dem Abendessen. Bertha sah mich an und sagte: Wir müssen noch mal in die Werkstatt. Es lässt mir keine Ruhe. Der Motor ist noch nicht so weit. Irgendetwas habe ich nicht bedacht. Komm. Lass es uns einfach noch mal versuchen. Ich habe da so ein Gefühl. So oft wir den Zweitakter angedreht hatten, so oft wurden unsere Hoffnungen zerstört. Die Sorge stand vor der Tür. Wir waren so gut wie pleite. Versuch es noch mal. Das hat keinen Sinn, er will einfach nicht. Karl. Und wieder standen wir vor dem Motor wie vor einem großen, schwer enträtselbaren Geheimnis. Mir pochte das Herz. Ich kurbelte ihn an. Er läuft! Er funktioniert! Tät, tät, tät, antwortete die Maschine. In schönem, regelmäßigen Rhythmus lösten die Takte der Zukunftsmusik einander ab. Du hast es geschafft! Wir beide haben es geschafft! Karl und Bertha sind völlig aus dem Häuschen. Der Motor läuft und läuft und läuft. Der Pulsschlag einer neuen Zeit wie Karl Benz das emsige Tuckern des kleinen Motors viele Jahre später in seinen Lebenserinnerungen nennt. Und er wird Recht behalten. Nur wenige Jahrzehnte später würden auf der ganzen Welt Wagen mit seinem Motor fahren. Doch bis dahin ist es noch ein steiniger Weg. Denn etwas zu erfinden und zu konstruieren ist eine Sache. Die Welt davon zu überzeugen, eine ganz andere. Wo immer etwas Großes geleistet worden ist, da waren Hammerschläge nötig. Widerstände mussten niedergebrochen werden, Zeitmeinungen zusammengehämmert werden, allen finanziellen Hemmungen und geschäftlichen Widerständen zum Trotz. Wie ist das heute, knapp 130 Jahre nach der Erfindung des Automobils? Wir haben Katrin Lichius von der Daimler AG gefragt. Die Daimler AG ist einer der größten Automobilhersteller mit über 270.000 Mitarbeitern und baut Fahrzeuge vom Personenkraftwagen über Busse, Lkw bis hin zu Rennwagen. Das Weltunternehmen geht auf die 1883 in Mannheim gegründete Motorenfabrik von Karl Benz und die 1890 gegründete Daimler Motorengesellschaft Gottlieb Daimlers zurück. Beide Firmen wurden 1924 zu einer verschmolzen, der Daimler-Benz AG. Also, wie ist das heute? Mit welchen Widerständen haben die Visionäre von heute zu kämpfen? Ja, Karl Benz war ein ganz toller Erfinder und Tüftler, aber heute sieht das Erfinden von Autos ein bisschen anders aus. Er hat es damals geschafft, dass er eben sämtliche Dinge, die er hatte, selber mit hergestellt hat und es dort auch selber erprobt hat. Er war also vom Designer über den Entwickler bis zur Testfahrer alles. Also er war alles in einer Person. Er war nicht allein, er hatte auch ein paar Mitarbeiter. Aber heute ist es so, wenn man sich einen einzigen Standort in Sindelfingen anschaut, dort die Entwicklung hat 10.000 Mitarbeiter ungefähr. Und an dem ganzen Standort, dort werden auch Fahrzeuge produziert, sind es ungefähr 40.000 Mitarbeiter. Das heißt, es ist eine Riesenmannschaft, die dort Autos baut. Die Autos sind viel komplexer geworden, als es damals war. Und da braucht man einfach große Teams und Spezialisten in jedem Bereich. Aber Erfinder gibt es auch heute noch, oder? Ja, Erfinder haben wir schon noch bei uns in den Unternehmen. Das sind heute aber keine Einzelpersonen mehr, so wie das Karl Benz war, sondern heute ist es ein Bereich, der nennt sich Innovationen. Und dort sind es ganze Teams, die sich für unterschiedliche Wissensgebiete neue Themen überlegen. Von elektrischen Themen über Themen, die den Komfort betreffen, also Sitzkomfortthemen, solche Inhalte. Das sind ganz, ganz viele Teams. Und es ist spannend zu sehen, dass damals so jemand wie Karl Benz alles gemacht hat. Also wirklich von der Idee bis zur Umsetzung hat Karl Benz alles mit begleitet und betreut. Und heute ist das nicht mehr möglich. Es sind so viele Inhalte, die zusätzlich mit ins Auto gekommen sind. Das ist faszinierend. Und wie sieht die Zukunft des Autos aus? Gibt es in der Zukunft, sagen wir in 50 Jahren, überhaupt noch so etwas wie Autos? Und wenn ja, was können die? Ja, es reicht einem, wenn man jetzt mal 50 Jahre zurückblickt. Da waren die Autos auch noch ganz anders. Da hatte noch sind keine Assistenzsysteme drin gewesen. Heutzutage ist das Auto ja schon in der Lage, fast selbstständig zu fahren. Das heißt, im Blick in die Zukunft stelle ich mir schon vor, dass die Fahrzeuge deutlich andere Dinge haben. Also ich persönlich würde ich sagen, da gibt es in 20 Jahren ein Auto, das spricht mit mir. Da brauche ich keine Tasten mehr, keine Knöpfe. Das Auto spricht einfach. Wenn ich zu dem sage, mir ist kalt, dann sagt das Auto, ich stelle die Heizung wärmer. Solche Dinge kann man sich da vorstellen. Genauso denke ich, dass man keinen Autoschlüssel mehr brauchen wird. Wozu? Den kann ich ja vergessen. Ich habe ja durch meinen Fingerabdruck ein eindeutiges Erkennungsmerkmal und würde mich dann da einfach an die Tür stellen, meine Hand drauf halten oder die Tür geht auf, weil das Auto genau weiß, ich darf da rein und darf das Auto nutzen. Das sind so Dinge, die man sich vorstellen kann. In 50 Jahren, das ist noch eine ganz lange Zeit hin, wird das Auto sicher ganz anders aussehen als heute. Da kann man sich viele, viele Dinge überlegen. Von das Auto fährt ganz allein, Das heißt, das Auto kann die Spur wechseln, das Auto kann anfahren, es kann bremsen, wenn vor mir das Fahrzeug bremst. Ich sage vorher meinem Auto, wo ich hin möchte. Das Auto fährt mich dort auf dem schnellsten Weg hin, kann mir auf dem Weg noch Sehenswürdigkeiten erklären. Das heißt, in 50 Jahren ist meine Vorstellung, fahre ich noch Auto, aber die Zeit, die ich im Auto verbringe, nutze ich, um zu essen, um zu lesen, um mich zu entspannen, vielleicht sogar um zu schlafen, wenn das irgendwann mal erlaubt sein wird. Und vielleicht wird es ja auch so sein, dass man dann gar keinen Führerschein mehr braucht. Das heißt, dass Kinder ins Auto steigen und das Auto fährt dann die Kinder von A nach B. Also es ist bestimmt ein Thema, was man sich vorstellen kann. Was auch noch in der Zukunft sicher sein wird, ist, dass die Autos und die Ampeln miteinander und untereinander kommunizieren werden. Wenn einer eine Vollbremsung machen muss, weil vor ihm ein Unfall ist, sind die dahinter schon gewarnt und kriegen es mit. Und die Fahrzeuge können selbst, ohne dass der Fahrer, wenn der jetzt nicht aufpassen würde, eingreift, bringen das Fahrzeug zum Stillstand und vermeiden dann somit auch Unfälle. Und wenn sie dann in der Zukunft fahren werden, dann haben sie da einfach Signale, Sender, die das aussenden. Und je nach Bedarf wird die Geschwindigkeit angepasst werden von 30 bis 100. Und sie brauchen das auch nicht auf Verkehrsschildern an der Straße außen mit hinweisen, sondern sie haben dann einfach im Auto, es nennt sich Head-Up-Display, das gibt es heute schon in ersten Entwürfen. Das heißt, der Fahrer schaut raus auf die Straße und sieht genau in dem Bereich Hinweise, sei es die Angabe zur Höchstgeschwindigkeit oder seine Navigationsanweisungen. Also wenn er in 200 Metern rechts abbiegen möchte, dann steht dort in 200 Metern rechts abbiegen. Das sieht er alles dort, er muss den Blick nicht von der Straße wenden, sondern das ist in seinem Blickfeld eingeblendet. Und dort wird man zukünftig auch die Verkehrsschilder erkennen. Autos, die von ganz allein fahren und mit mir sprechen? Keine Straßenschilder mehr? Das klingt nach Science Fiction und in gewisser Weise ist es ja auch ein bisschen Science Fiction, was Katrin Lichius und ihre Kollegen tun, sich die Zukunft des Autos vorzustellen und sie Schritt für Schritt Wirklichkeit werden zu lassen. Dazu braucht man nicht nur jede Menge technisches Know-how, sondern eben auch Fantasie. So wie Carl Benz. Was würde der wohl heute dazu sagen, wenn er sehen würde, wie sich das Auto weiterentwickelt hat? Oh, wenn der Herr Benz das hören würde, ich glaube, der wäre total begeistert. Ich glaube, der würde gerne jetzt nochmal leben wollen und seine Erfindung, die er damals gemacht hat, jetzt, die ist ja immer weiterentwickelt worden und in dem Zeitraum, das sind jetzt fast 130 Jahre, hat sich deutlich was getan und ich glaube, der wäre begeistert. Der würde gerne mal sich heute in der S-Klasse setzen wollen und mit der S-Klasse durch die Stadt fahren. Da wäre viel schneller, viel, viel schneller als damals. Ja. Aber schnell fahren kostet auch viel Energie. Heute tanken die meisten Autos ja noch wie eh und je Benzin- oder Dieselkraftstoff. Doch da das Erdöl, aus dem diese Treibstoffe gewonnen werden, langsam aber sicher zur Neige geht und deshalb immer teurer wird, tüfteln die Autohersteller auf der ganzen Welt an neuen, umweltschonenden Antriebskonzepten. Also keiner weiß im Moment, wo das Ganze hingehen wird, die Entwicklung. Und deswegen bereitet man sich breit gefächert darauf vor. Das heißt, es gibt weiterhin Fahrzeuge, die mit Benzin angetrieben werden, Fahrzeuge, die mit Diesel angetrieben werden, Erdgasfahrzeuge. Es gibt Brennstoffzellenfahrzeuge, also die Wasserstoff und Sauerstoff nutzen, die Elektrofahrzeuge, die dann nur mit Strom oder Batterie laufen und die sämtliche Kombination, die man sich daraus vorstellen kann. Das Autofahren wird sich also ganz entscheidend verändern. Vielleicht können die Autos in nicht allzu ferner Zukunft sogar fliegen. Oder ist das jetzt ein bisschen zu sehr Science Fiction? In der Zukunft wird man wahrscheinlich nicht mehr unterscheiden zwischen einem Auto, einem Flugzeug und einem Boot, sondern dann hat man Fortbewegungsmittel, egal wie das dann irgendwann mal heißen wird. Aber es ist ja schon eigentlich komisch, dass ich mit meinem Auto vor dem Wasser stoppen muss, auf die Fähre fahren muss. Und wenn ich schneller unterwegs sein will, muss ich ins Flugzeug, um mich dort mit fortzubewegen. Und in der Zukunft kann man sich das durchaus vorstellen, dass man ein Fortbewegungsmittel hat, das sowohl auf dem Land, zu Wasser und in der Luft funktioniert. Na, wenn das nicht spannend klingt. Stellt euch vor, an euch rauscht aus heiterem Himmel so ein Hightech-Auto der Zukunft vorbei. Wahrscheinlich würdet ihr euch verwundert die Augen reiben. So ähnlich wie die Leute damals, die Bertha und ihre beiden Jungs Eugen und Richard im Sommer des Jahres 1888 auf ihrer ersten Fernfahrt nach Pforzheim getroffen haben. Mutter, wie weit ist es noch bis Pforzheim? Das wird noch ein bisschen dauern. Ich freue mich schon auf ein schönes Bad. In den Dörfern und Städtchen entlang der malerischen Route begegnet man den drei Automobilpionieren stets mit ungläubigem Staunen. Die Menschen schütteln die Köpfe und murmeln Sachen wie Hexenwerk und Teufelsspuk, wenn sie das seltsame dreirädrige, fauchende, schnaufende Etwas erblicken, das zwar entfernt an eine Pferdekutsche erinnert, aber eben von ganz allein fährt, umwabert von einer Wolke beißenden weißen Rauchs und begleitet vom Tuckern und Knallen des kleinen Gasmotors. Dazu die rußverschmierten Gesichter von Bertha, Eugen und Richard, die in ihrem von Straßenstaub völlig verdreckten Hüten und Jacken auf der Sitzbank hocken und entschlossen dreinblicken. Manch einem jagt dieser Anblick einen solchen Schrecken ein, dass er Hals über Kopf davonläuft und sich im nächsten Gebüsch versteckt, bis der Motorwagen vorbeigefahren ist. Ein Wagen ist durchgebrannt! Ist dieser Frau auf dem Hexenkarre? Das ist doch eine Frau! Warnfrei! Geht doch nicht mit rechten Dingen zu! Wo in drei Gottes Namen habt ihr eure Rösser versteckt? Hast du ihre Gesichter gesehen? Verschwindet mit eurem Ungetüm! Das kann doch nicht erlaubt sein! Ein Lärm ist das! Und der Gestank erst! Manch einer ist aber auch beeindruckt und ganz interessiert, was es mit diesem sonderbaren Gefährt auf sich hat. Woher kommt ihr? Ist das ein fahrendes Uhrwerk? Aus Mannheim. Wir fahren bis Pforzheim. Und nein, das ist kein Uhrwerk, sondern ein Motorwagen. Kann ich mitfahren? Leider nicht. Bitte, nehmt mich mit. Vielleicht beim nächsten Mal. Wenn ihr nach Pforzheim wollt, wieso nehmt ihr denn nicht die Postkutsche? Die Postkutsche wird schon bald ausgedehnt haben. Sie werden sehen. Vorsicht, auf dem Weg. Oh, Verzeihung. Ruhig, Braune, ruhig, ruhig. Was ist denn hier los? Keine Absicht. Die Bremsen. Mutter, die Bremsklötze sind schon wieder blank gescheuert. Wir brauchen neue Lederauflagen. Vielleicht gibt es im nächsten Ort einen Schuster, der uns aushelfen kann. Immer wieder müssen Bertha und ihre Jungs improvisieren. Wenn das Kühlwasser verbraucht ist, holen sie sich Neues aus einem Brunnen, einem Bach oder einer Kuhtränke. Ist die Benzinzufuhr verstopft, stochert Bertha sie mit ihrer Hutnadel wieder frei. Als die Zündung versagt, weil ein Kabel durchgescheuert ist, opfert sie ihr Strumpfband und benutzt es als Isoliermaterial. Es sollte halten. Sind die Ketten, die die Zahnräder des Motors antreiben, ausgeleiert, halten sie beim nächsten Dorfschmied, damit dieser die Ketten wieder reinigt und strafft. So, das war's. Ach ja, und wenn der Treibstoff zur Neige geht... Guten Tag, der Herr. Guten Tag, guten Tag, werte Dame. Geht Bertha in die Apotheke und besorgt sich neuen. Haben Sie Liguin? Ja, natürlich führen wir Liguin. Wie viel brauchen Sie? Wie viel haben Sie? Nun, vielleicht ein paar Liter. Wunderbar, ich kaufe alles. Alles? Ja. Wie viel bekommen Sie dafür? Der ziemlich verwunderte Apotheker verkauft Ligroin, ein Leichtbenzin, mit dem man zum Beispiel Flecken aus Kleidern entfernt, normalerweise in kleinen Fläschchen. Nun will diese etwas abgerissen wirkende, ölverschmierte Frau seinen ganzen Lagerbestand aufkaufen. Aber wozu in Gottes Namen brauchen Sie so viel Ligroin? Für den Wagen. Wie meinen? Ihnen das zu erklären, würde eine Weile dauern. Und ich habe leider nicht viel Zeit. Wie Sie wünschen. Einen Augenblick. Auch wenn der Apotheker jetzt noch nichts davon ahnt. In diesem Moment schreibt er Geschichte. Seine kleine Wieslocher Apotheke wird zur ersten Tankstelle der Welt. Bitte. Besten Dank. Ja. Auf Wiedersehen. Der 13-jährige Richard füllt das Benzin in den Tank des Wagens. Die Leute drängen sich zu Dutzenden um sie herum und machen große Augen. Passen Sie gut auf. Eugen, das Schwungrad. Ja. Während Bertha am Kraftstoffregler unter der Fahrerbank dreht, greift Eugen entschlossen in die Speichen des sogenannten Schwungrads, um den Motor in Gang zu bringen. Einmal, zweimal, dann springt er an. Und nun überzeugen Sie sich selbst. In Zukunft braucht niemand mehr ein armes Pferd vor seine Kutsche zu spannen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Es geht weiter! Die armen Dörfler. Was für ein Anblick das für sie gewesen sein muss. Wie ein Wagen ohne Zugtier laufen können soll, ist für sie ein Buch mit 7 Siegeln. Die 3 Zauberkünstler aber steigen auf und fahren lachend davon. Hast du ihre Gesichter gesehen? Das vergessen sie ihren Lebtag nicht. Wir auch nicht. Achtung, Stein! Ups, nichts passiert. Alles auf dran. Am Abend erreichen die 3 völlig erschöpft die letzte Anhöhe vor Pforzheim. Im Tal vor ihnen glitzern verheißungsvoll und einladend die Lichter von Berthas Geburtsstadt. Wir haben es geschafft. Ein letztes Mal an diesem Tag rauscht der Wagen die Straße hinab. Dann erreichen Bertha und ihre Söhne glücklich und am Ende ihrer Kräfte das Ziel. Ein Auflauf entsteht. Und der Triumphwagen wird angestaunt wie ein neuzeitliches Weltwunder auf Rädern. Stolz, aber todmüde, drahtet Bertha die gute Ankunft in die Welt. Pforzheim, glücklich angekommen. Sie hat es geschafft. Sie hat es tatsächlich geschafft. Was denn, Herr Benz? Sie hat den Wagen gefahren. Bis Pforzheim an einem Tag. Den Wagen? Sie meinen das Ding mit dem... Es ist kein Ding, es ist ein selbstbeweglicher Motorwagen. Egal, schreiben Sie. Ketten sofort als Express zurück, da sonst Wagen in München nicht laufen kann. Sehr wohl. Sobald Bertha mit den Jungen zurück ist, fahre ich zur Gewerbeausstellung nach München. Und dann wird die Welt endlich den Sinn und Nutzen meiner Erfindung erkennen. Ich freute mich wie ein Kind über die verwegene Tat meiner Frau und meiner Söhne. Ach, wenn Vater und Mutter das noch erlebt hätten. So. Zuerst müssen wir die Leistung des Motors steigern, damit der Wagen in Zukunft nicht mehr vor jedem Berg stehen bleibt wie ein bockiger Esel. Und ein viertes Rad muss her. Nur wie löse ich das Problem mit dem Lenkradius? Karl ist ganz euphorisch. All die Jahre der Rückschläge und des Zweifelns vergessen. Zumindest für diesen einen historischen Moment. Er ist jetzt 43 Jahre alt und wenn er auch nach Jahren voller Existenzsorgen und Neuanfängen inzwischen ein recht erfolgreicher Unternehmer ist, so war ihm sein großer Traum bislang unerfüllt geblieben. Die Anerkennung seiner Erfindung. Zwar hatte er schon 2 Jahre zuvor, am 29. Januar 1886, vom Kaiserlichen Patentamt als erster Ingenieur weltweit ein Patent auf ein Fahrzeug mit Gasmotorenantrieb erhalten, doch bis auf wenige Technikinteressierte erntete er für seine Idee vom selbstfahrenden Wagen nur Spott und Nichtachtung. Das würde sich jedoch sehr bald schon ändern. Nein, nein. Und noch einmal, nein. Aber Herr Polizeihauptmann, ich stelle ihn hier in München auf der Gewerbeausstellung vor. Er ist absolut ungefährlich, glauben Sie mir. Ob dieses Ding ungefährlich oder gefährlich ist, überlassen Sie schön mir, der Herr. Ist das klar? Was genau soll das eigentlich sein? Man kann damit von A nach B fahren. Ohne Pferde. Mit der Kraft eines Benzinmotors. Wollen Sie vielleicht eine Runde drehen? Ich? Wollen Sie mich etwa bestechen? Bestechen? Gott bewahre, ich wollte Ihnen lediglich... Also, ich... Wollen Sie wirklich einer Erfindung, die der Menschheit ein neues Verkehrsmittel schenkt, den Weg versperren? Ja, mei. Also, ich kann ja mal 2 Augen zudrücken. Sie erhalten hiermit die inoffizielle Erlaubnis zum Befahren der örtlichen Straßen. Aber wenn ich auch nur die geringste Beschwerde höre, dann hat dieses Gespräch niemals stattgefunden. Das Drunter wird beschlagnahmt und Sie erwartet die ganze Härte des Gesetzes, Herr... Benz, aus Mannheim. Alles dann, Herr Benz. Ja, könnte eine gute Reise. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Die inoffizielle Erlaubnis. Der Polizeihauptmann war ein wahres Schlitzohr. Aber mir sollte es recht sein. Schließlich konnte ich so den Münchner Bürgern meine Erfindung in Natura präsentieren. Und ich hatte ja nicht vor, irgendjemanden über den Haufen zu fahren. Auf der großen Gewerbeausstellung in München, einer riesigen Messe mit tausenden Besuchern, beginnt der Motorwagen seinen lang ersehnten Triumphzug. Laien und Fachleute sind gleichermaßen begeistert von diesem neuartigen Wunderwerk der Technik. Die Zeitungen berichten in ausführlichen Artikeln über die sensationelle Erfindung aus Mannheim. Ohne eine bewegende Kraft durch Erhitzung von Dampf oder wie bei den Velozipeden, rollte der Wagen ohne Umstände, alle Kurven nehmend und den entgegenkommenden Fuhrwerken und den verschiedenen Fußgängern ausweichend dahin, verfolgt von einer großen Zahl atemlos nacheilender Leute. Der unter dem Sitz angebrachte Benzinmotor ist die treibende Kraft, die sich nach den mit eigenen Augen gesehenen wohlgelungenen Versuchen aufs Beste bewährt hat. Karl Benz erhält die große goldene Medaille für seinen Patent Motorwagen. Er hat es geschafft. Die Ausstellungsleitung verleiht Karl die höchste Auszeichnung, die sie zu vergeben hat. Endlich nimmt die Welt Notiz von seinem Automobil und zum ersten Mal voller Anerkennung. Bald melden sich die ersten Käufer. Wohlhabende Männer, Kaufleute und Adlige, viele aus dem europäischen Ausland, Frankreich, England, aber auch aus Amerika, ordern einen Motorwagen. Was vor kurzem noch als Hexenkarren galt, wird jetzt zu einem Statussymbol moderner Avantgardisten, also Vorreiter. Karls Unternehmen wächst. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigt die Benz & Company Rheinische Automobil- und Motorenfabrik 10.000 Mitarbeiter. Karl und seine Ingenieure entwickeln den Wagen immer weiter, machen ihn komfortabler und sicherer, lösen das Problem der Lenkung bei einem vierrädrigen Fahrzeug mittels einer raffinierten dreiteiligen Achse. Jetzt geht in Europa das Automobilfieber um. Gewiefte Geschäftsleute versuchen, ein Stück vom Kuchen zu ergattern, ersteigern eine Lizenz und fertigen Motorwagen nun auch im Ausland. Zuliefererbetriebe entstehen, die sich auf Einzelteile des Motorwagens, wie zum Beispiel die Zündkerze, spezialisieren. Automobilclubs sprießen wie Pilze aus dem Boden. Automobilisten grüßen sich allerorts mit Bon Allumage, gute Zündung und Schnauferl heil. Modeschöpfer kreieren Automobilmode. Sogar für die Schoßhündchen der feinen Damen gibt es das passende Outfit. Und es werden erste Wettrennen veranstaltet. Denn mit der Verbreitung des Motorwagens wächst gleichermaßen das Bedürfnis, immer neue Geschwindigkeits- und Streckenrekorde aufzustellen. Eine englische Zeitung schreibt 1889: Obgleich in Deutschland gebaut und billig, funktioniert der Benzwagen vorzüglich. Er legte die 100-Meilen-Strecke London-Oxford-London ohne einen einzigen Defekt und ohne jede Betriebsstörung zurück. Und das mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 13,5 Meilen pro Stunde. Tja, das schmeckte dem einen oder anderen Engländer nicht so recht. Dort herrschte immer noch die Meinung, dass deutsche Produkte eher minderwertig seien. Schon 1887 hatte das englische Parlament den Merchandise Marks Act beschlossen, die gesetzlich verbindliche Herkunftsbezeichnung. Auf jeder Ware musste fortan draufstehen, woher sie stammte. Made in Germany war damals nicht gerade ein Gütesiegel. Zum Glück konnte ich sie vom Gegenteil überzeugen. Jedenfalls orderten sie fleißig weitere Motorwagen. Es läuft gut für Karl und Bertha. Die schmalen Jahre haben sie hinter sich gelassen. Nun sind sie wohlhabende, geachtete Unternehmer. Natürlich schlagen sie sich immer wieder mit unangenehmen Geschäftspartnern, Neidern und Besserwissern herum, aber zusammen durchstehen sie jede Krise. Bald entstehen auf der ganzen Welt Automobilfabriken und wetteifern um die Gunst der Käufer mit immer neuen Erfindungen und Verbesserungen. Vor allem eines scheint die Menschen nicht mehr loszulassen: der Rausch der Geschwindigkeit. Im Jahr 1909 durchbricht erstmals in der Geschichte der Menschheit ein Fahrzeug die Marke von 200 km/h, also 200 Kilometer pro Stunde. Der Blitzen-Benz. Eine technische Meisterleistung. 200 PS, 21,5 Liter Hubraum, stromlinienförmig. Eine Attraktion auf vier Rädern. Der Blitzen-Benz ist sehr viel schneller als jedes Flugzeug und jede Lokomotive der damaligen Zeit. Zwei Jahre später, 1911, stellt der Amerikaner Bob Berman am langen Sandstrand von Daytona Beach einen neuen Weltrekord auf. 228,1 Kilometer pro Stunde. Acht weitere Jahre lang wird niemand diesen Rekord knacken. Ich habe mir nie viel daraus gemacht, besonders schnell zu fahren. Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit, das war mir stets wichtiger. Aber faszinierend waren diese Autorennen schon. So faszinierend wie das Leben von Karl und Bertha Benz, die mit ihrer Idee und der Leidenschaft für ihren Traum zu kämpfen, die Welt für immer verändert haben. Das Auto ist aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Und eines ist ziemlich sicher: Es wird sich verändern und an die Anforderungen der Zukunft anpassen. Wie schon so oft in seiner über 130-jährigen Geschichte. Karl! Ja, ja! Bis ins hohe Alter tüftelt und werkelt Karl in seiner kleinen Werkstatt, die er sich neben seinem Anwesen in Ladenburg nahe Mannheim eingerichtet hat. Gleich. Ach, wo ist denn der verflixte Schraubendreher wieder hin? Zeit seines Lebens erfüllt ihn die Arbeit an seinem Automobil mit tiefer Freude. Und Autofans aus aller Welt bewundern ihren Papa Benz, der ihnen mit seiner Erfindung die Tür zu einer neuen Zeit geöffnet hat. Von der Schleife der Uhrzeit bis hinauf zum motorgetriebenen Fahrzeug ist es ein langer Weg. Es ist der Weg der Kultur durch die Jahrtausende. Am Anfang dieses Weges steht der vorgeschichtliche Mensch, der Raum und Entfernung nur so weit beherrscht, wie seine zwei Beine ihn tragen können. An Geschwindigkeit, Ausdauer und Kraft sind ihm die meisten Raubtiere seiner Zeit überlegen. Aber was ihm die Natur versagte, das musste ihm der Geist geben, der Erfinder- und Forschergeist. So machte die Not den Menschen zum Erfinder. Und, das kann ich aus tiefster Überzeugung sagen, erfinden ist unendlich viel schöner als erfunden haben. Oh, wie gern würde ich wieder von vorne anfangen. Mit Schnauferlheil, Ihr Dr. Karl Benz. Karl Benz. Er liegt am 4. April 1929 im Alter von 84 Jahren den Folgen einer Lungenentzündung. Bertha Benz, die Mutter des Automobils, überlebt ihn 15 Jahre. Zurückgezogen verbringt sie ihre Tage in ihrer Villa in Ladenburg im Kreise ihrer Kinder, Enkel und Urenkel. Oft sitzt sie am Radio und lauscht den Neuigkeiten aus der Welt da draußen, bis auch sie kurz nach ihrem 95. Geburtstag das Zeitliche segnet. Wir hatten einen Traum, mein Karl und ich. Den Traum vom Kraftwagen. Er wurde Wirklichkeit. Und solange es Automobile gibt, wird der Name Benz unvergessen bleiben. Nun kehre ich zurück zu meinem Liebsten. Aller dann. Auf Wiederhören bei Audible.